was tat Jesus Christus am Kreuz? Jesus Christus betete am Kreuz für seine Feinde, gab seine heiligste Mutter Maria seinem Jünger, dem heiligen Johannes, und in ihm uns allen zur Mutter, bot seinen Tod als Opfer an und leistete der Gerechtigkeit Gottes Genugtuung für die Sünden der Menschen. Jesus Christus betet für seine Feinde, worin ihn viele Heilige nachgeahmt haben, auch der erste Märtyrer, heilige Stephanus in Jerusalem, der im Gebet für seine Feinde stirbt unter dem Hagel der Steine der Juden. Stephanus-Tor, das alte Löwentor heißt, neben dem Tempelplatz. Er hat uns seine heiligste Mutter Maria zur Mutter gegeben, in der Person des heiligen Johannes, des einzigen Apostels, der vom Kreuz dann wieder da war und ausgeharrt hat, neben der Mutter Gottes. Hat seinen Tod aufgeopfert, seinen Tod als Opfer Gott dargebracht und auf diese Weise der Gerechtigkeit Gottes Genugtuung geleistet für die Sünden der Menschen. Wahrhaft. Den Preis für unsere Sünden bezahlt in Gerechtigkeit, was niemand anderer tun konnte als der menschgewordene Gott, der menschgewordene Sohn Gottes, weil eben seine, sagte die übernächste Frage und so weiter, nur seine Handlungen, seine Tat hat unendlichen Wert gehabt, so wie die Sünden eine unendliche Beleidigung Gottes sind.